Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Besuchen Sie unseren Kleider-Sonderverkaufsstand im Erdgeschoss. Schwarze Korthosen, 23,12 €. Rote Lippenröckchen, Roma 10. Schwarze Lederjacke. Erkauft sie so in unserer Stadt. Ich habe dieses Leben schon lange satt. Quelle, Horten und Engelmann. Da fängt doch die ganze Scheiße an.